Ich bin auf dem Weg in den Keller, um die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner zu räumen. Tür auf, Wäsche raus, Tür zu, ausschalten. Tür vom Trockner auf, Wäsche rein, Tür zu, einschalten. Ich drücke den Rücken durch, atme tief ein und aus, lausche kurz, nehme mein Handy aus der Hosentasche und möchte ein paar Nachrichten lesen, als von oben ein durchdringendes Kindergeschrei zu mir dringt. Ich stecke das Handy weg, schalte es noch in der Hosentasche aus, laufe nach oben, sehe die Ursache des Geschreis, ärgere mich, worüber sich die Kinder geärgert haben und erkläre beiden, dass die Spielsachen dafür da sind, dass beide damit spielen können. Ich verzichte für einen Moment auf den spannenden Bericht, den ich in meiner Online-App gesehen hatte, möchte ihn mir für später aber merken und weiß jetzt schon, dass ich ihn nur per Zufall wiederfinden werde. Nicht so wichtig, sagt meine Frau immer, und sie hat recht, es ist bei weitem nicht wichtig, aber das Lesen des Artikels in völliger innerer und äußerer Ruhe wäre für mich reine Quality Time. Etwas, von dem ich nur noch eine vage Ahnung habe, was das einmal war. Das Spannende am Vaterwerden und der Übernahme von Babycare und erweiterten Haushaltsprozessen ist nicht so sehr die Veränderung im Verhalten, die damit einhergeht, nicht die aufbauende Bindung zum Baby, die man trotz aller Sorgen und Arbeit niemals in Frage stellt, nicht das eigene Fertigsein und Arbeiten am Rande des Burnouts, nicht die Streitereien innerhalb der Partnerschaft, die durch einen veränderten Fokus neu verhandelt werden müssen. Nein, es ist das eigenständige und höchst freiwillige Aufgeben des eigenen Zufriedenseins in dem festen Glauben, dass das Vatersein den Verlust nicht nur ausgleicht, sondern sogar übertrifft. Dem ist, zumindest bei mir, nicht so. Und mir wird langsam bewusst, dass es allen Beteiligten gegenüber unfair ist, das zu erwarten. Ich stecke in diesem Gedanken, als ich es rieche. Schnappe mir das Kind, lege es auf den Unterarm, greife professionell in die Windel, schiebe sie weg, sehe und rieche den Haufen, mache Spaß mit dem Kleinen, bringe ihn zum Wickeltisch, hole eine neue Windel raus, Body auf, Windel auf, feucht. Tücher, Windel das als Paket zusammenfalten und ab damit in den Windeleimer, neue Windel an, Body zu, Kind wieder runter vom Wickeltisch. Zum Glück ist Sommer, da geht das alles einfacher. Wo waren meine Gedanken? Ehe ich ihn wieder aufnehmen kann, erreicht mich die Frage, ist es eine Frage oder was anderes, ob ich mich um das andere Kind kümmern kann, da bei meiner Frau ein eigenes Bedürfnis ansteht. Ich nehme die Kleine, gehe zur Couch, setze mich, fange an zu spielen. Da kommt der Große und reißt mir beinahe die Kleine aus der Hand. Schimpfen bringt nichts. Die Kinder sind in einem Alter bei sich selbst. Also werde ich zwar lauter, aber körperlich, was den Großen zur Rauferei auffordert. Ein klassischer Fall in meinem Leben, wo ich versuche, nonverbale Kommunikation mit dem Kind zu führen, es aber völlig anders verstanden wird. Der Erfahrungshorizont und die Kontextualisierung und so. Hilft der Gedanke im Moment keinen Meter. Das Kind auf dem Arm fängt bald das Nölen an, es hat Hunger und ich warte auf die Rückkehr meiner Frau, die das Kind doch hören muss. Stehe auf, laufe herum, wippe, gebe dämliche Laute von mir, die jedoch schon länger weit unterhalb der Schamgrenze sind, seitdem diese auch massiv verlegt wurde, stupse das Kind mit meiner Nase an seins, knutsche es, lache gestellt. Doch als sich das zarte Lächeln bei ihr in einen Ausdruck bitterster Zitrone verwandelt, weiß ich, es ist kurz vor der Eskalation. Zum Glück kommt meine Frau von ihrer Quality Time zurück, aka Toilettenbesuch, fordert von mir einen obligatorischen, wie im Ergebnis unsinnigen Windelwechsel ein, den ich natürlich durchführe und kaum, dass die Kleine an der Brust der Mama ist und ich den Gedanken an den Artikel aus dem Keller wieder greifen kann, kassiere ich die nächste Aufgabe und halte meinen Großen davon ab, auf meine Frau und das Baby zu klettern, wehre die zarten Versuche einer Rebellion gegen meine Umklammerung ab, gehe mit ihm in die Spielecke und teile meine Spielzeuggarage in der er seine Autos parken möchte. Den Artikel habe ich längst vergessen, war aber wohl auch nicht wichtig. Dankeschön.